Manche Paare verkennen die Tiefe ihrer Bindung und betrachten ihre Partnerschaft wie eine Übereinkunft, deren Ziele beliebig festgelegt und deren Dauer oder Ordnung von ihnen je nach Laune oder Wohlbefinden vorherbestimmt, verändert oder aufgehoben werden können. Dadurch liefern sie die Partnerschaft jedoch dem Leichtsinn und der Willkür aus. Dass hier aber eine Ordnung herrscht, der sie sich fügen müssen, erkennen sie vielleicht zu spät. Wenn zum Beispiel ein Partner die Beziehung rücksichtslos und leichten Herzens löst, stirbt manchmal ein Kind aus dieser Partnerschaft oder nimmt sich das Leben. So, als müsste es ein schweres Unrecht sühnen. In Wirklichkeit sind uns die Ziele einer Partnerschaft vorgegeben. Und sie fordern, wenn wir sie erreichen wollen, Beständigkeit und Opfer.